So, dann haben Sie schon diese 8 Eigenschaften untersucht, oder einigermaßen. Wenn die 8 Eigenschaften klar sind, dann die nächsten Eigenschaften, dann werden Sie klar, ziemlich klar wahrnehmen können. Wenn Sie noch nicht so klar sind, dann vielleicht wird es ein bisschen Schwierigkeiten geben, aber lassen Sie sich nicht von den Schwierigkeiten aus der Ruhe bringen, indem Sie immer wiederholen. Allmählich wird es klar. Übung macht den Meister, sagt man auf Deutsch. Dann, es gibt nur eine Methode, über die Schwierigkeiten zu beseitigen, und das ist dann viel Üben. Und ich immer eigentlich sage nur das Einzige, das ist immer weiter üben, immer weiter üben, bis es klar wird. Dann, wir haben die 6 Eigenschaften von Erde erklärt, die 2 Eigenschaften von Wind, indem Sie Dichte geübt haben, können Sie sie, hoffe ich, schon einigermaßen zusammenfassen. Verstehen Sie, dass wo immer eine Eigenschaft ist, wo immer diese Erde ist, gibt es auch Wind. Wo immer Wind ist, gibt es auch Erde. Wo die schwere Seite von Erde klar ist, dort ist die schwere Seite, dort wird auch die schwere Seite von Wind zum Ausdruck kommen. Wo ist mehr die leichte Seite von Erde, da wird mehr die leichte Seite von Wind zum Ausdruck kommen. Das haben sie erfunden. Ho. Und jetzt kommt Feuer dazu. Der ist auch immer dabei. Und bei dem Feuer ist es eben genauso, wo diese leichte Seite von Feuer, und das eigentlich die Merkmal von Feuer ist, diese Wärme, klar wahrnehmbar sind, da lassen sich auch die weiche, leichte, glatte Seite von Erde kommt zu Ausdruck, und damit auch die leichte Seite von Wind, Pulsierung. Wenn Sie so arbeiten, dann allmählich fassen Sie sehr gut zusammen, die Elemente, und bekommen Sie mehr und mehr Verständnis, was eigentlich gemacht wird. Und indem mehr Verständnis da ist, kommt mehr Interesse, und dann sind Sie dabei. Diese Meditation muss man immer mit Interesse machen und immer sich bemühen, dass Interesse da ist. Wenn nur, was man mit Interesse macht, mit Enthusiasmus, kann man gut machen. Das ist wahr für alle Sachen in der Welt. Wenn man Sprachen lernt, lernt man sehr schnell, wenn man Interesse entwickelt. Wenn man nur, weil es Pflicht ist, ne? So wie wir Russisch in der Schule lernen müssen, dann lernt man sehr mühsam und sehr, sehr langsam. Weil, wenn es Pflicht ist, man muss unbedingt machen, man ist verpflichtet. Wenn man nicht macht, fliegt er raus aus der Schule, dann natürlich Interesse lässt sich nicht merken. Aber da, sie sind sie, haben sich selbst entschieden zu meditieren und ist keine Pflicht, sie rein Interesse, dann, wenn sie mit Enthusiasmus machen, wird es bestimmt immer besser sein. Und wenn Enthusiasmus, Talent ist nichts anderes als Enthusiasmus. Diejenigen, die gute Musiker sind oder gute Sprachwissenschaftler oder was immer, oder gute Yogis, ist nichts anderes, als dass sie diese Leidenschaft für das, was sie machen, entwickelt haben. Wenn sie gute Yogis sein werden, das ist Zeichen dafür, dass sie diese Leidenschaft entwickelt haben. Diese Leidenschaft, wenn es rein in Knochen kommt, dann erst wird diese Yoga-Kraft sein, ganze Wesen, ganze Existenz zu verändern. Sonst nicht. Sonst ist es nur Salon-Yoga. Salon-Yoga ist es zwar sehr beliebt hier im Westen. Es ist ein bisschen Mode auch. Aber das führt uns nicht weiter. Also die Wärme ist dann die leichte Seite von Feuer. Und die kann man, indem sie mit den anderen Elementen, mit Wind und mit Erde sich schon lange beschäftigt haben und mit der Erklärung, was wir, theoretischen Erklärung, was wir gemacht haben im Rahmen von unserer Sutta-Darlegung, sollte es klar sein. Manifestierung von Feuer ist das, was das, es gibt, diese Weichheit, Feinheit zu den Sachen. Und es bringt die Sachen zu Reife. Reife ist auch Weichheit. Und wenn sie verstanden haben, dass dieser ganze Körper pulsiert haben werden, ist, wird es auch sehr, sehr klar sein, dass diese Wärme da ist. Wir haben diese vier Sorten von Feuer schon, wir haben darüber gesprochen, diese Santapatejo, diese Feuer, das zu dem Körper gehört, befindet sich überall. Wenn Sie damit Schwierigkeiten haben, dann natürlich, Sie können mit Einatmen, Ausatmen anfangen. Bei Ausatmen wird Wärme sehr klar werden. Und wenn die Wärme, wenn Merkmal von Wärme klar ist, dann was gibt es zu tun? Wieder diese vorige acht Eigenschaften mit anfangen mit Druck, dann Härte, dann Rauheit, dann Schwere, dann Stützen, dann die Gegenteile von Gegenteil. Von Härte ist was? Schmerz. Weichheit. Gegenteil von Rauheit ist Glattheit. Dann Gegenteil von Schwere ist Leichtigkeit. Dann diese immer dieselbe Folge nach diese 8 Eigenschaften. Dann balancieren, nicht vergessen, diejenigen, die klar sind, die dann ganz schnell durch den Körper gehen. Diejenigen, die nicht klar sind, wieder diese Stück Arbeit, bis sie klarer geworden sind. Ich wieder anfangen mit den klaren Punkten, dann in der Nähe, dann noch weiter. Wenn noch weiter auch wahrgenommen wird, dann wieder durch den ganzen Körper. Es gibt, ich habe im Interview wahrgenommen, es gibt Fälle, wo zum Beispiel eine Eigenschaft, so Druckmeistern ist es, aber es kann auch Härte sein, besonders klar ist. Dann der Meditierende spürt überall zum Beispiel, wie heißt das, diese Krippeln und dann. Auch wenn er andere Eigenschaften macht, hat er Eindruck, diese Kribbeln da ist. Was macht man in diesem Zustand? Dann natürlich, man beschäftigt sich mit Gegenteil von Druck. Was ist Gegenteil von Druck? Stützen. Dann mehr und mehr, dann nicht mehr sich mit Druck beschäftigen. Aber lange Zeit dann mit Gegenteil, mit Stützen verbringen. Dann wird er sich ausgleichen. Diese Meditation, immer muss man hinein Intelligenz bringen, das ist sehr, sehr wichtig. Bei der Gehmeditation. Ist es so, man kann zum Beispiel, kann man so, also ich mache das so, dass man zum Beispiel Härte nimmt und bei jedem Schritt nur Härte beobachtet. Und dann nach einer Weile, dann sehe ich die Muskeln zum Beispiel, wie sie sich, dann beobachte ich Weichheit. Also, und dann so weg, aber man muss nicht, ich kann nicht Puls da sehen am Anfang. In dem Fall muss ich. Beim Gehen sowieso kann man nicht richtig alle Eigenschaften an einzelnen Orten im Körper wahrnehmen, weil die Konzentration ist nicht vorhanden. Wichtig ist bei Gehen im Allgemeinen, man wird bewusst von den Elementen, und Konzentration soll aufrecht bleiben, damit man sich nicht mit den äußeren Sachen beschäftigt. Für die Voraussetzung für Samadhi, und wir üben diese Eigenschaften, um in diese 4 Elemente Samadhi einzugehen. Das ist dann Voraussetzung für weitere Studium. Wenn nicht diese Samadhi da ist, wenn nicht diese Mehl da ist, dann kann man nicht Brot backen, nicht zu sprechen von den guten tschechischen Beuchtel. Geht nicht einfach. Diese Mehl muss da sein, gute Konzentration muss da sein. Dann alles kommt, Brot kommt, Beuchteln kommt, diese bayerische, wie was ist das? Na, Knödel ist, aber gibt es Semmelknödel, auch nicht schlecht. Ja, also alle diese Sachen, Delikatessen, kann man dann haben, vorausgesetzt, dass diese Konzentration da ist. Deswegen in Gehen kann man nicht tiefe Konzentration aufrechthalten, aber man soll nicht zulassen, dass der gute Geist wandert. Weil Voraussetzung für Samadhi ist, was? Die Kaya Viveka und Chitta Viveka. Kaya Viveka heißt, dass man isoliert die Sinnen von äußeren Ausdrücken, äußeren Eindrücken. Und Chitta Viveka, man isoliert den Geist auch von unnützlichen Gedanken. Was mache ich, wenn der Kurs zu Ende geht? Was macht jetzt mein lieber Sohn, meine liebe Frau, meine und so weiter und so weiter? Wenn so viele solche Gedanken kommen, dann die Konzentration, diese Messer, das sie so mühsam geschärft haben, wird wieder stumpf. Und dann müssen sie wieder mühsam schärfen, indem sie sich schon diese Mühe gegeben haben, dann nicht zulassen, dass diese Schärfe weggeht. Das ist wichtig dann. Wie sie das schaffen, ob sie mit Elementen diese schwere Seite oder leichte Seite betrachten, oder einfach nur wissen, dass wo es Bewegung gibt, der Körper ist so wie eine Puppe, er kann sich nicht selbst bewegen. Was bewegt den Körper, ist der Geist. Wenn sie bei ihm bleiben, in Gegenwart, und sehen sehr klar, wie diese Bewegung durch Geist gelenkt ist, dann verlieren sie nicht die Konzentration. Dann natürlich, wie wir gesagt haben, diese Bewegung ist, wie kommt zustande? Durch Windelement. Das ist Ausdruck, wo was sich bewegt. Das ist Ausdruck von Windelement. Und diese Körperbewegung ist geistgeschaffene Windelement. Wenn man mit dem bleibt, dann ist man dabei in Konzentration. Verliert man nicht diese Konzentration. Dieser Impuls, der Impuls zu gehen oder sich zu bewegen, ist das auch schon Wind? Oder der Impuls, aha, zu gehen, ist das auch schon Wind-Element? Der Geist erzeugt in jedem Augenblick sogenannte geistgeborene Rupas. Diese geistgeborene Rupas, dann wo immer der Geist geht, und der Geist muss damit, der Körper sich bewegt, der Geist muss hingehen, dann die wird dort dann gelenkt. Und dann, wir haben darüber gesprochen, diese tragende, der Windteil ist tragende dann Element, und die anderen Elemente sind getragte. Getragene. Dann diese tragende Faktor und getragende Faktoren. Die anderen Elemente sind dann getragende Faktoren. So wie bei Feuer, diese Hitze ist der Temperaturfaktor, und die anderen sind die gewärmte Faktoren oder erkältete Faktoren. So, dann wenn die Wärme klar ist, dann kommt Kälte noch dazu. Und Kälte Merkmal von Kälte am besten und am schnellsten nimmt man, am klärsten nimmt man bei Atmen wieder. Einatmen ist Kälte, ausatmen ist Hitze oder Wärme. Da, indem sie mit den anderen Eigenschaften schon gearbeitet haben, werden sie sehr, sehr klar sehen können, wenn wo immer Kälte wahrzunehmen ist, dann die schwere Seite kommt zum Ausdruck. Dann, wenn Sie damit Schwierigkeiten haben, nehmen Sie das in Bezug auf dem, was Sie schon gelernt haben, diese Rauheit, und es wird klären. Ja. Dann wieder, wenn es Merkmal klar ist, dann wieder entfernen den Fokus. Und Kälte ein bisschen weitermachen, wenn Sie auch da diese Kälte wahrnehmen können, dann versuchen Sie noch ein bisschen weiter, wenn da auch geht, dann wieder durch den ganzen Körper. Bis klare Eindruck Sie bekommen, dass wo immer Sie sich konzentrieren, Sie können diese verstehen, dass diese Sache auch da ist. Muss ich aber vom Atemrhythmus weg. Und dann alterniert ja ständig, wenn ich mit dem Atem anfange, um Kälte und Wärme zu. Also erst Wärme muss sehr, sehr klar sein, dann wieder zu Kälte. Nicht gleich Wärme, Kälte. Sonst wird es nicht klar. Der Geist muss sehr, sehr klare Eindruck von Wärme haben. So klar, dass wo immer Sie sich konzentrieren, Sie wissen, dass diese Sache da ist, dann fangen Sie an mit Kälte. Und dann später werden Sie diese Eigenschaften ein nach dem anderen sehr, sehr schnell machen müssen. Dann werden Sie verstehen, Temperatur, Feuer. Immer muss man auch verstehen, dass die Elemente immer zusammenkommen. Die sind Anyamanya Pachaya, Sahajata Pachaya. Das heißt, sie entstehen im gleichen Augenblick und vergehen im gleichen Augenblick. Und sie sind die Entstehung von einem Element hängt von Entstehung von den drei anderen Elementen. Die Entstehung von zwei Elementen hängt von Entstehung von anderen zwei Elementen. Entstehung von drei Elementen dann hängt von Entstehung von einem Element. So muss man denken. Wenn man so denkt, dann wird immer klarer. Also diese Körper und diese dann im derivierten Sinne, diese ganze schöne Welt ist nichts anderes als die Elemente. Anderes kann man nicht erfahren. Wenn das klar ist, dann die Untersuchung vom Geist wird auch sehr, sehr klar werden. So, und dann jetzt machen wir weiter Meditation. Und was bleibt, ist nur Wasser. Wasser kommt am Ende, weil, wie wir gesagt haben, Wasser ist das, was zwar die drei Elemente hält zusammen, aber kann nicht die drei Elemente berühren. Deswegen ist es am schwersten zu identifizieren.